wenn du Künstler bist, wo es wirklich um Kunst geht. Das heißt, einer gegen die ganze Welt. Die Einzelne, die Eigenentscheidung, das ist Kunst. In der restaurierten Turmwindmühle auf dem Egelsberg im Krefelder Stadtteil Traun erklärt Wildkassel seine Welt. Ja, also ich habe den Titel für diese Performance hier heute Abend. Meine Welt. Ab und zu ist es ja immer wieder mal nötig, dass man seine Welt erklärt. Und da kommen hier mehrere Dinge zusammen. Erstens bin ich schon lange Trara. Und als Trara gehöre ich natürlich auch in die Egelsbergmühle. Wildkassel, 81 Jahre alt, Maler, Zeichner, Poet, Objektkünstler, weißes, auf die Schultern fallendes Haar, immer in schwarz gekleidet. Von den Lesern einer Krefelder Tageszeitung zum beliebtesten Bürger Krefelds gewählt. Und dann liebe ich ja die Technik, die Uhren. Und deshalb werde ich die Uhren hier auch mit einbeziehen. Wenn ihr jetzt hier rundherum... Etwa 50 Besucher beobachten im Obergeschoss der Mühle Wildkassel, der seine drei großen Uhren abnimmt, die er stets an einer langen Kette um den Hals trägt. Eine Uhr zeigt die reale Zeit, eine ein schwarzes Ziffernblatt ohne Zeiger, eine ist gefüllt mit weißem Sand, Zwergensand. Er hängt sie an das Malgestänge in der Mitte des Mühlenturms. Ja, meine Uhren. Wer die Uhren genau betrachtet, muss mein ganzes Leben passieren lassen. Aber die Performance zur Eröffnung seiner Ausstellung beginnt. Bild. Auf einem kleinen weißen Tisch liegen Utensilien bereit. Für mich ist die Welt ein Labor. Ein Labor, ein Kommen und Gehen. Zwei weiße Gipszwerge, vier weiße Tücher in Herrentaschentuchgröße, eine rostige Eisenplatte, etwa gleich groß. Eine kleine spitze Papiertüte mit Inhalt, ein kleines Glas mit Schraubverschluss, ebenfalls mit Inhalt. Ein weißes Tuch auf ein weißes Tuch. Und nochmal ein weißes Tuch auf ein weißes Tuch. Also. Er legt Tuch für Tuch übereinander, darauf den ersten weißen Zwerg, liegend. Jetzt geht es erstmal kommen, kommen und gehen als eine Einheit. Den zweiten Zwerg daneben, verkehrt herum. Die Zipfelmütze des einen neben die Füße des anderen. Die Gegenwart. In Form des rostigen Metalls. Die Gegenwart, eine Reduktion der Technik. Er schüttet den Inhalt der Tüte auf die rostige Platte. Lauter kleine Zwergenmützen. Und jetzt kommt obendrauf nochmal diese ganze Schar von Gleichen, Ungleichen. Das ist im Grunde mein Weltbild. Und meine Form der Darstellung. Zuletzt und oben auf die Zwerge, seine Hauptdarsteller. Sie spielen das Kommen und Gehen in Kassels Welttheater. So. Und dieses kontinuierliche Kommen und Gehen, das gehört zu meiner Welt. Und damit ich euch zeigen kann, wie klein sie jetzt geworden ist, habe ich euch dieses Kleine hier gesagt. Er zeigt das Gläschen mit dem Schraubverschluss. Das ist die kleinste Variation der Welt. Ein kleines südamerikanisches Männchen, eine Zwergenmütze und die kleine Erdkugel. Ja, und so ist meine Welt im Grunde ganz klein geworden. Und diese Mühle, für die meisten Krefelder ist Wildkassel der Mann mit den Uhren. Der Mann mit Kassel. Ohren. Ich bin Kassel. Ja, ja, natürlich. Der Mann schwarz in Kleidung ist. Ja, ja, ja. Der Maler oder was der ist? Ja. Was ist der? Ach, der Willi Kassel. Mhm. Wenn er schon mit dem Fahrrad kommt, dann sagen, da kommt Herr Kassel. Ne? Und dann die Kette um, ne? Die Kette und hat er da dran. Ja, Uhren. Jedes Ding, was man findet. Aber eigentlich ist Will Kassel der Mann, der den Zwerg neu erfunden hat. Das war 1968. Seitdem gehört der Zwerg zu Kassel wie die Nägel zu Uecker. Er wurde sein Symbol und Markenzeichen. Mich stört natürlich, dass er nur männlich ist. Im Lauf der Jahre veränderte der Zwerg immer wieder seine äußere Gestalt. Heute steht er für alles, was ist. Auch für den Künstler selbst. Also, für mich ist es lieber, wenn es zwei Geschlechter sind. Im Sack schleppt Will Kassel seine Zwerge schon lange nicht mehr herum. Sie sind ihm zu schwer geworden. Die jetzigen Zwergenmützen, die jetzt ganz klein geworden sind. So. Die winzigen Zwergenmützen sind mehr als nur Ersatz. Sie sind geschlechtsneutral und sie machen die Abstraktion sichtbarer, deutlicher. Die haben das alles. Er lässt sie von Hand zu Hand gehen. Die Grashalme, die sind nicht mehr rein männlich. Das ist also, die sind auch ungleich. Ich kam ja auf den Zwerg 1966. Ich nahm 66 einen Zwerg aus dem Arbeitergarten. Also so lange als ein Objekt für alle Objekte. Seit mehr als 50 Jahren ist Will Kassel mit Sigrun verheiratet. Ach, es macht Spaß. Das Leben ist sehr abenteuerlich und spannend. Und ich möchte kein anderes Leben leben. Das muss ich schon sagen. Ich habe auch immer mitgelebt von Anfang an, aufgeregt, wenn er die Aktionen machte und alles, wir besprechen auch alles zusammen und ich organisiere alles für die Ausstellung, also Einrahmung und Sachen bestellen und ja. Die beiden haben 4 Kinder. Ich musste mich stark abgrenzen, ja. Die älteste Tochter Heide, Sekretärin. Ja, sagen wir mal so, ich hatte es nicht einfach dadurch, dass ich mich in dem Alter zwischen 12 und 13 befand, was ohnehin ein schwieriges Alter ist und man auch immer denkt, ach, ist das peinlich, was die Eltern tun. Und diese Aktionen von meinem Vater, politische Aktionen, die waren sehr bekannt, sind auch über die Medien sehr verbreitet worden in der Zeit. Das war dann manchmal so, dass die zweitälteste, Viola, Schmuckdesignerin, noch nicht die Zeitung gelesen und dann war manchmal so das Gefühl, was bekommst du jetzt wieder zu hören von deinen Schulkameraden, was in der Zeitung stand und dann war manchmal ein etwas unwohles Gefühl im Nacken. Ja, kommt dann natürlich dein Vater. Die kennen ja nicht den Unterschied zwischen Abstraktion, den Zwerg zur Abstraktion. Die denken, der Kassel macht Zwerge. So, und das ging natürlich auf die Kinder zurück. Also die haben es nicht einfach gehabt. Es wird wahrscheinlich schon Gründe geben, warum sich der Mensch mit den Zwergen auseinandersetzt. Wenn ich jetzt an Zwerg denken würde, würde ich an ganz andere Zwerge, vielleicht an Tolkien denken, an Fantasy-Romane, als an die Zwerge, die jetzt unbedingt in den Bildern von meinem Vater auftauchen. Diego und sein Zwillingsbruder Erol sind 10 Jahre jünger als Viola. Beide sind Naturwissenschaftler. Man sollte aus den Akademien heute Champignon-Zuchtstätten machen. Man sollte die Akademien durch so eine Aktion entleeren. Oder man sollte einen Kongress der Rote Kreuzschwestern in der Düsseldorfer Akademie. Mit der Fluxus und Happening und der Objekt- und Performance-Bewegung beginnt in den 60er Jahren eine neue Ära gesellschaftskritischer Kunst. Will Kassel, 1962 vom Krefelder Museum mit dem Kunstpreis des Niederrheins ausgezeichnet, erklärt die Museen zu Leichenhallen der Kunst. Er geht auf die Straße, holt seine Zwerge aus dem Rucksack und baut mit ihnen Bewusstmachungsszenen auf. Nicht jedem ist gleich klar, was da passiert. Indem er den Passanten erklärende Flugblätter in die Hand gibt, bezieht er sie in seine Performance ein. Wo ich den Zwerg aufnahm, als Kampfobjekt gegen Bevormundung, das war, ich habe mich aufgeregt, dass der zum Beispiel, ich war ein politischer Mensch, für mich waren alle Menschen gleichwertig. Und ich mochte diese Hahnkämpfe nicht über oben, unten und über die Statusspiele und so weiter. Und wenn du den Begriff Kitsch benennen willst, musste der erst einen Sockel bauen und von dem Sockel zeigst du den nach unten. Und so zeigte man auf den Arbeiter. Und das hat mich gejuckt. Das fand ich nicht gut. Und da ging ich ihnen symbolisch in den Arbeitergarten und nahm den Zwerg auf als Kampfobjekt. Das war Rebellion. Das ist Rebellion. Das heißt also auch gegen diese Normschaltung der Gesellschaft. Alles ist in dem Moment Kunst. Er platziert seine Zwerge auf Müllhalden und vor Fabriktore. Auf Parkplätzen stellt er sie unter stinkende Auspuffrohre, wo sie den Abgaswolken ausgesetzt sind. Und der einzelne Betrachter. 1971/72 reisen Kassels Zwerge um die halbe Welt. Vor der UNO in New York lässt er sie gegen Kriege protestieren. Als 16-jähriger Kindersoldat hatte Kassel die Gräuel des Krieges erlebt. Sie plagen ihn bis heute in seinen Träumen. Vor der UNO ist ein Denkmal einer Pistole mit einem Knoten drin. Und das habe ich nur bestätigt, indem ich da die ganze Welt als Zwerge dargestellt habe. Ich habe die Zwerge dazu gebaut und habe da die Welt durch assoziiert. Zur Politik. Ein Happening Manifest, New York. Gegen den Krieg in Vietnam, für Menschenrechte, gegen den Raubbau an der Natur. Sein Zwergenvolk begehrt auf. In einer großen Schar oder in mehreren Gruppen stehen sie da, sind mit Bindfaden aneinander gefesselt, sehen sich an, lächeln. Zwischen ihnen liegt ein Revolver. Neben ihnen, auf Laster oder Asphalt, sitzt Kassel und bietet auf Flugblättern poetisch formulierte Erklärungen an. Washington vom Weißen Haus gegen die Umweltzerstörung. Kommt ja nur bis zum bestimmten Punkt vor dem Weißen Haus. Das gibt auch da wiederum ein Denkmal mit Kanonen rechts und links. Als Protest gegen die Verschmutzung der Umwelt hängt er auf der Kölner Domplatte rote Gartenzwerge an einen toten Weihnachtsbaum. Auf der Düsseldorfer Kö und vor der UNESCO in Paris setzt er sich zur Performance nieder. Momentan läuft eine Ausstellung von alle Arbeiten von mir in Japan. Und ich komme gerade aus Augsburg, wo ich meine Ausstellung zur 2000-Jahr-Feier hatte, und Regensburg. Also ich war das ganze Jahr dauernd unterwegs mit Ausstellungen. Und ja, so läuft es. Immer mit den Zwergen. Die Zwergen sind für mich die Identifizierung der Gesellschaft. Wir. Ich und wir. Das sind wir in Wolken. Vor dem Düsseldorfer Landtag lässt er 40 weiße Zwerge auf einem schwarz-rot-goldenen Fahnentuch gegeneinander antreten. Verletzte Zwerge überleben als stumme Mahner im Einmachglas. Na, hier gieße ich mein Objekt. Das heißt, es sind lauter Zwerge da. Genau, hier entstehen die Zwerge. Die Kassels wohnen ländlich, am Rand der Stadt, in einem denkmalgeschützten Buschhüterhaus. Erbe seiner Frau. Das Gartenhaus am Ende der Apfelbaumwiese ist heute Schatztruhe, Werkstatt und Trockenraum für die Ölbilder. Hier war die Wohnung drin, wo die haben ja alles selber ausgeschafft. Wir sind sofort per Du, so ist das bei Will Kassel. Für mich ist das Sie meistens eine Beleidigung. Weil zum Beispiel beim Duzen identifiziere ich mich. Beim Siezen nehme ich Abstand. Hier sind Objekte. Performance verschiedener Jahrgänge. Hier sind noch die Stäbchen vom Bundeshaus, zweite Aktion vom Bundeshaus. Da habe ich rundherum um das Bundeshaus, das von Wiese, diese Stäbchen gesteckt. Immer wieder in das Gras gesteckt. Und das Lustige war, ich steckte die Zwerge da rein und die Polizei lief hinter mir und zog die Zwerge immer wieder raus. Wegen Verletzung der Bannmeile kam er in Kontakt mit Vertretern der Obrigkeit. Am Ende habe ich mir die Zwerge von der Polizei wiedergeholt. Ja, die verschiedenen Dokumente. Hier sind noch diese alten Glaskisten. Was ist das? Die bilden im Kreis immer eine neue Konstellation. Die Steine auf der Fläche. Das ist eine alleine in der Fläche. Und die erzeugt im Kreis immer eine neue Konstellation. Das sind die Genetikobjekte. Oder hier nur. Und der alte Schuh, was soll der Zwerg im Schuh? Schleppte? Ja, das war auch ein Objekt. Das ist auch ein Objekt aus alten Zeiten. Mein alter Schuh. Man sollte Denkschritte lieber Ergehungen nennen, statt Erfahrungen. Hier habe ich zwei, sehe ich gerade zwei Zwerge im Pkw. Im Rolls-Royce. Zwei Zwerge im Rolls-Royce. Naja. War das eine Kritik am Individualverkehr oder? Nein, überhaupt. Das sind ja die Statusspiele der Gesellschaft. Die ordnen dich doch nach seinem Auto an. Die gucken erstmal draußen, aha, das und da, der und der Wagen ist vorgefahren, aha, so und so. Also das. Machst du das auch? So mache ich das bewusst. Vergnügt verlassen wir das Kasselsche Kleinod und gehen zurück ins Haus. Ja, die Äpfel haben einen Nachteil. Die schmecken nicht. Für mich nicht. Aber für Apfelmus reicht es wahrscheinlich. Ja, da geht es für. Da muss ich nur fürchterlich viel Zucker rein tun, bis die erstmal süß sind. Aber wir haben Äpfel. Wir haben Äpfel wie Sand am Meer. Ja, siehst du? Mein Vater war auch sehr oft unterwegs. Denn ich freute mich immer, wenn er abends nach Hause kam und dann noch die Butterbrote von morgens in der Tasche hatte. Und die Hasenbrote waren dann bei mir ausgesprochen beliebt. Wenn ich mir das heute vorstelle. Es waren einfach Käsebrote, die den ganzen Tag in der Tüte gelegen haben. Aber die schmeckten hervorragend, weil die eben vom Papi kamen. Ich mache Welttheaterbilder. He makes World Theater Pictures. Oder Welttheater Objekte und Performance. Oh, Objekt? Das habe ich alle gemacht, um Geld zu verdienen für die Kinder, für die Familie. 55 habe ich geheiratet und dann für alles das. Der muss ja auch was da sein, ne? Ich habe Schaufenster dekoriert, ich habe Plakate gemalt, ich habe Grafik gemacht, ich habe Werbegrafik gemacht und so weiter, bis alles, ja, um Geld zu verdienen. Ich arbeite seit 40 Jahren mit der Meditation. Und Papi kam dann nach Hause und trällerte dann immer fröhlich ein Liedchen. Er pfiff das immer vor sich hin, so, wir sind getraut. Und das war dann immer so für uns Kinder, hurra, der Papi ist da und schwupp sind wir dann die Treppe runtergerannt und haben ihn wieder in Empfang genommen. Da waren wir, glaube ich, noch recht jung in der Zeit. Und dann kam irgendwann die Zeit, wo er politisch aktiver wurde und auch mehr mit sich selber dann beschäftigt war in seiner Welt. Das ist auch die Reduktion bei den Bildern, dass es Tuchbilder sind. Und ja, so habe ich uns erstmal durch und dann kriegte ich meinen ersten Kunstpreis aus Niederlande, da kriegte ich die erste Dozentur an der Schule für textile Künste. Da konnte ich also im Grunde schon besser leben, da hatte ich meine erste Dozentur. Und da ging die Schule nach Gladbach rüber, dann kriegte ich ein Angebot für die PR nach Dortmund. Wir haben das seit bis 80 gemacht. Und da kannte ich 77 den zweiten, den großen Kunstpreis, den internationalen Miro-Preis für meine Farben und alles das, auch die Zwergenabstraktion. So, und ja, da konnte ich im Grunde von der Kunst frei leben, immer besser. Im europäischen Raum. Now we're going to be speaking to another artist that I feel is unique, is different, is special. This is of course Mr. Will Cassell. Achtmal stellte Cassell seine Bilder und Zwergenmeditationen in New York aus, zumeist als Teil von Präsentationen aktueller deutscher Kunst. How are you doing? Good, how are you doing? I feel very well. Good. Die Künstler der Welt in der Bottrop-Gönner Einladung zur Präsentation 72 in Kassel. Das Plakatschein zunächst recht lustig. Neben dem neuen Realismus erscheinen, weil es die ganze beschissene Situation des Künstlers dokumentiert. Daneben stehen als nicht-künstlerische Bildwelten unter anderem Werbung, Kitsch. Das Programm der Dokumenta 5 wirkte auf Kassel wie eine Einladung, die er sich nicht entgehen ließ. Klänge ohne Echo nannte er seine Performance. Mit Zwergenstempeln markierte er seinen Weg vom Kasseler Bahnhof zum Dokumentargelände. Ja, das war Dokumenta 72. Der Mensch, der Zwerg, die Schablone. Ich habe meine Performance da gemacht. und habe einen Teil meiner wichtigen Bilder da gemacht. Die ersten Tücher sind bei der Documenta entstanden. Hast du die Zwerge nicht da gehabt? Natürlich. Am Rand der Documenta 5 schlug Kassel eine neue künstlerische Richtung ein. Soll ich ein Bild dazu zeigen? Ja. Ich versuche es zu erklären. Ja. Die Grundlage war eine Meditation. Die Encaustic-Tücher entstanden. Nachdem er sich mit den Techniken der ägyptischen Mumienporträts und der Tankas aus Nepal befasst hatte. Heißer Wachs wird auf Baumwolltücher aufgetragen. Eine Knochenarbeit in der Fußgängerzone von Kassel. Das war meistens zu der Zeit, 72 waren Umweltmeditationen. Wisst ihr, das sind die Zwerge auf den Tüchern. Auf der Straße? Auf der Straße. Auf der Straße in Kassel? Ja, der Kassel auf der Straße. Und da kam die Aufnahme des Menschen, wie ich vorher die Aufnahme der Steine hatte in die Kästen. So nahm ich dann den Menschen in meine Bilder hinein, in Programmen. Das sind jetzt im Grunde Menschenkästen. Aus denen entstanden die Encaustic-Bilder. Innerhalb der Gemeinschaft. Was spielt sich da ab? Ja, das ist die ganze Gesellschaft. Ich muss mal, muss ich die Brille haben, um da mal zu lesen, was da drauf steht. Stadt Kassel, Documenta, ihr Nummern, ihr Gruppensklaven, ihr Serienprodukte, lasst euch nicht schalten wie Automaten, ihr seid Einzelstücke. Das war der Inhalt. Und dann bestimmte Preise verleihen. Vor allen Dingen begeistern mich immer wieder seine Tuchbilder. Er hat also eine Zeit gehabt, da hat er also auch die Menschen an seinen Werken teilhaben lassen, im Sinne mittelalterlicher Meisterwerkstätten. Ein Freund und Sammler. Er hat sie mitmalen lassen an seinen Tuchbildern. Und irgendwann hat er wohl erkannt, dass der Anteil der Mithelfer, so demokratisch das gedacht war, auf der anderen Seite auch gewisse Risiken in sich barg, indem also der Kern seines Themas, das er jeweils bei dem Bild gewählt hatte, dann auch sehr stark durch die Mitmaler in eine ganz andere Richtung gedrängt wurde, als er sie eigentlich angestrebt hatte. Wichtiger als die Sehenden seien ihm die denkenden Betrachter, sagt er. Wenn auch die Poeme, die er auf seine Bilder schreibt, heute weniger politisch sind. Wie man lebt und wie man arbeitet. Und die Zwerge? Sie sind immer noch da, aber sie stehen nicht mehr im Mittelpunkt. Sie wurden zu liebevollen Begleitern. Seine wundervolle Welt ist heute von Motiven aus der Natur bevölkert. Zwanglos führte er die zahlreich erschienenen Gäste durch die Räume seines alten Buschhüterhauses. Wenn ich male, das ist ein Zwiegespräch. Das ist ein Zwiegespräch zwischen Kopf und Bauch. Und dann kommt erst die Hand. Die Hand, die das ausführt. Ich muss dann die Farbe greifen. Und dann kommt das Haptische. Ich bin sehr gerne direkt im Bild, am Bild. Wenn ich ein Ölbild male zum Beispiel, ist mir meistens der Pinsel viel zu weit von der Fläche weg. Dass ich muss möglichst direkt dran sein. Ich mache gerne, dass ich direkt mit der Tube arbeite. Oder pack die Tube und kratz gleich mit der Tube. Und setze auch die Farbe auf mit der Tube. Davor dann erstmal am Pinseln und dann ein Töpfchen und so, das ist mir viel zu kompliziert. Und dann gehe ich dran und mit den Fingern, dann verbinde ich das Blau mit dem Grün und so weiter. Das ist ein Prozess, da ist der Mensch will drin und das Tier will drin. Denn ich rechne damit, dass wir zum Beispiel alle die 7 Millionen Jahre wie Menschwerdung, dass die in uns drin ist. Das zum Beispiel, und der Bauch hat viel mehr Erfahrung wie der Kopf. Und mit dem male ich. Ich male mit Kopf und Bauch. Die Zoologieprofessoren sammeln sich im Wiesengrund. Wenn ich an einer Wiese vorbeifahre, jetzt will ich euch meinen Kopf erklären. In den Wohnungen der Sammler Kasselscher Kunst, mit denen ich am Ende verabredet bin, begegne ich einem Zwerg im Blumentopf und einem im Mullverband, einem von fließendem Wasser glattgespülten Zwerg und einem abgestürzten Zwerg namens Ikarus. und vielen magischfarbigen Bildern, vom Künstler mit Zwergensymbolen signiert. Werke, da hat er natürlich den Zwerg richtig mal ausgemalt, nicht? Richtig groß gemalt. Da unten auch ganz wichtig für ihn Kasperle-Puppen, da drückt er auch vieles drüber aus. Er hat ja verschiedene in seinem Museum, hat er ja verschiedene Kasperle-Theater sogar gebaut. Ganz wichtig für ihn. Was machen die da oben, die Zwerge? Ja, was machen die da oben? Blick ins Nichts. Ja, ist eher eine düstere Szene, nicht? Wo der eine am Galgen hängt, nicht? Gut, er hat ja auch nicht nur gute Zeiten erlebt, ne? Die verarbeitet er auch oft in seinen Bildern, nicht? Als wir ihn kennengelernt hatten, da ging es ihm noch nicht ganz so gut wie heute. Und wenn man ihn so erzählen hört, hatte er noch Zeiten erlebt, die noch viel, viel schlimmer waren, nicht? Er hat ja auch viele Bilder mit Skeletten, mit toten Szenen, nicht? Und wo viele immer ganz erschrocken sind, aber da verarbeitet er mit Sicherheit solche Zeiten oder setzt sich schon mit dem nahenden Tod auseinander. Ein Sammlerpaar. Das ist ein Stückchen in dem Bild auch drin, ne? Mit dieser fliegenden Feder, die auch ins Nichts und wo man überlegt, wo fliegt sie jetzt hin, wo landet sie, das hat das halt zum Thema, ne? Deshalb auch der düstere Hintergrund ein bisschen. Gib doch mal Leerlauf. Es gibt auch mal Depressionen, es gibt, du fragst ja auch manchmal schon mal, was soll das? Das Problem ist natürlich drin, aber normalerweise fliegt das gut. Also zum Beispiel, es ist toll, ein Bild zu malen, es ist toll, weiterzudenken. Wie geht's weiter? Es geht es mal ein Weiterdenken, wie geht's weiter? Ich mache jetzt alles. Wozu ich Lust habe. Ein Freund und Sammler. Er ist ja auch unabhängig von Galeristen, von Museen, die gewisse Dinge vielleicht vorschreiben. Da macht er sich ganz frei. Und das hat uns immer an ihm so fasziniert, dass er die Kraft hat und den Willen und den Mut auch hat. Ne? Ich lebe mein Alterswerk. Mein Leben lang bin ich mein Welche. Wie weit das später gesehen wird, weiß ich gar nicht. Wenn ich mich heute manchmal darüber ärgere, dass die Leute das gar nicht verstehen. Ich habe viele Sammler, ich habe gute Sammler. Aber du willst ja auch verstanden wissen. Und das Verstehen ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Von der Ausstellung. In der Egelsbergmühle wird weiter gestaunt über Gemälde. Tulpen und Rosen, knorrige Weiden, abgestorbene Birnbäume. Und dann ist der Automatenvogel, wovon die Zeichnung ist, hier oben. Allesamt Leihgaben aus dem Kasselschen Museum im Haus am Kudik in Krefeld-Tra. Von einem Balken schaut der Automatenvogel aus Blech hinunter. Er verabschiedet uns. Das assoziiere ich mit dem Menschen. Das sind Verhalten. Eine kurze Geschichte von Will Kassel, der aus dem Zwerg ein Kunstwerk machte. Ein Feature von Margot Overath. Es sprach die Autorin. Technische Realisation Volker Hennes. Regieassistenz Fabian Fleischer. Regie D.W. Meissner. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2009.